zu tun, ich begehr. Noch was nicht zu tun, die Not zwiefert mich zwar. Erworben, du brennend wie, wie das Herz mir brach, du kräst die Not, den Krieg mir schob, eine Weise, oh Liebe, ihr Liebequell, in gequälten Herzen zu hemmen. Gegen mich selber, ich siere mich an, aus Oberst Schmerzen, die Gottfors. Sehnsucht, Zeigen und Wunsch, den Schrecklich, den Willen mir schon. Lass dich denn leiten, vor mir sagtest du dich los. Dich muss ich meinen, gemeinsam mit dir, nicht auf die Grenze.